1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen unsere Sendung heute in einer sehr ungewohnten Form. Der Anlass ist der vermutliche Tod von Michael Jackson und deshalb dazu jetzt die aktuellen Nachrichten von meinem Kollegen Benjamin Paris. Der Popstar Michael Jackson ist offenbar tot, das melden mehrere amerikanische Medien, wie zum Beispiel die Los Angeles Times. Der 50-Jährige wurde mit Atem- und Herzstillstand in seinem Haus von einem Notarzt gefunden. Das hat ein Feuerwehrsprecher aus Los Angeles bestätigt. Als der Notarzt eintraf, atmete Jackson demnach schon nicht mehr. Anschließend wurde er in einer Klinik wiederbelebt. Der Fernsehsender CNN meldet, dass der Popstar dann im Koma lag und Ärzte noch um sein Leben kämpften. Erste Meldungen vom Tod Jacksons kamen von einem Online-Dienst kurz vor Mitternacht. Genaue Informationen über seinen Gesundheitszustand gibt es zurzeit allerdings nicht. Also der Tod von Michael Jackson ist offiziell jedenfalls noch nicht bestätigt worden. Die Klinik in Los Angeles ist abgeriegelt und Familienangehörige von Jackson sind jetzt vor Ort. Aber es deutet schon alles darauf hin, ja, dass er vermutlich verstorben ist. Also die Fernsehsender auch in Amerika laufen heiß. Ja. Das deutet schon darauf hin, dass er wirklich gestorben ist. Vielen Dank, Benjamin, für die Information. Gerne. Vielen Dank. So, ihr Lieben. Wir können uns natürlich auch sehr gerne, wir haben ja heute eine offene Themensendung und ich muss mich mal ein bisschen hier zurechtfinden, natürlich sehr gerne auch über dieses sehr traurige Ereignis unterhalten. Michael Jackson ist vermutlich gestorben. Wenn ihr euch dazu auch äußern wollt, sehr gerne 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Darüber hinaus ist die Sendung natürlich gänzlich offen für alle eure Themen. Wir beginnen jetzt gleich mit dem Martin. Und Martin ist 44 Jahre alt. Hallo Martin. Ja, guten Abend, Jürgen. Hallo Martin. Ja, das ist ja heute irgendwie ein verhexter Tag. Also ich habe den sowieso als einen Trauertag bei mir in meinem Leben, den 26.06., weil an dem Tag auch mein Hund vor 6 Jahren gestorben ist. Von daher ist das sowieso ein Scheißtag für mich. Und dann heute um 0 Uhr, ein paar zerquetschte, dachte ich gucke nicht richtig. Also dein Thema ist auch Michael Jackson. Ja, Michael Jackson, Michael Jackson ist gestorben, also. Bist du ein Fan von ihm? Warst du ein Fan ich bin großer Michael Jackson-Fan. Ja. Jetzt mittlerweile muss man ja sagen gewesen, ja. Ja. Ja, mit ihm aufgewachsen, mit Thriller und Wann hast du die erste Gerücht gehört? Um 0 Uhr 2 im ZDF haben sie ganz kurz da so einen Einspieler reingemacht nach Markus Lanz und haben also direkt dann schon diese Horrornachricht verbreitet. Was glaubst du, wie schätzt du das ein, was jetzt passiert ist, dass er gestorben ist? Also ich denke mal, dass das, er hat ja mit Medikamenten da eine Menge wohl durcheinander oder keine Ahnung was, oder er war ja sehr auf Medikamente, dass er also schon sehr viele nehmen musste, und ich denke mal, das war alles, auch was er erst durchgemacht hat, das war einfach mal alles zu viel. Ich habe vorhin so gedacht, was für eine wahnsinnig tragische Figur dieser Mann war, muss man dann ja wohl schon sagen. Ein fast geniales Talent, kann man ja sagen, eigentlich ein geniales Talent im Musikbereich, aber dennoch mit so viel Unglück verbunden sein ganzes Leben, dass er eigentlich das gar nicht vielleicht wirklich hat genießen können, was er an Ruhm und an Erfolg hat sich erarbeitet. Richtig, man hat ja auch immer den Eindruck gehabt, er war im falschen Körper, also alleine schon seine ganzen Operationen, dass er mit seiner schwarzen Farbe das nie so haben wollte, dass er sich da halt, dann das Letzte mit den Kindern und so weiter, wo er dann ja auch freigesprochen wurde, was man ihm ja auch letztendlich da alles, also der hat schon eine Menge durchgemacht, und ich denke, er wird auch so eine große Lücke hinterlassen wie Diana. Also ich denke, das wird jetzt genau das Gleiche sein. Die Menschheit, denke ich mal, wird genauso betroffen sein wie bei dem Tod von Lady Diana. Ach, Lady Diana meinst du? Ja. Hast du ihn mal live gesehen? Nein, habe ich leider nicht. Nee. Ich leider auch nicht. Ich habe ihn leider nicht live gesehen, auch nicht am Brandenburger Tor damals in Berlin. Ja. Habe ich auch nicht die Möglichkeit gehabt, aber trotzdem mit seiner Musik, man hört sie ja ständig. Mhm. Ja. Nun waren ja, ich weiß nicht, ich glaube 50 große Konzerte geplant in der nächsten Zeit. Ja. Das sollte jetzt losgehen am 8. Juli, bis 13. Juli. Da habe ich mich schon immer gewundert, dass er sich das antut und ob er überhaupt die Kraft dazu hat, weil er ja ziemlich mitgenommen schon die letzten Monate oder wenn man ihn irgendwie gesehen hat, sah er sehr mitgenommen aus, dass er sich das zugemutet hat. Ich denke mal, er wurde einfach nur so vermarktet. Also die wollten das nochmal, richtig Kapital aus ihm rausholen und deswegen auch die Konzerte und ja, man hat ja auch gehört, dass er irgendwie finanzielle Schwierigkeiten hat. Richtig, was man ja als normaler Mensch auch gar nicht verstehen kann. Ja. Der mit erfolgreichste Popstar aller Zeit. Hat dann finanzielle Schwierigkeiten. Ja. Ist ja Wahnsinn. Vielleicht hat ihn auch dieses gigantische Vorhaben, was da vor allem vor ihm lag, diese 50 Konzerte, vielleicht hat ihn das in solche Panik versetzt, dass der Körper da reagiert hat darauf. Also ich denke auch, dass vieles zu Unrecht auf ihn eingeprasselt ist, dass er in seinem Leben es garantiert nicht einfach hatte und dass das wirklich auch alles zu viel war, denke ich auch. Ja, also ich denke, er wird eine riesengroße Lücke hinterlassen. Also er wird einfach mal unsterblich sein. Ja, natürlich. Da gehen wir alle von aus. Was ist dein Lieblingsstück von ihm? Billie Jean natürlich. Ja. Und ansonsten sein Album Thriller und Beat It und also er hat ja so viele Musikstücke rausgebracht, wo man ständig mitsingt, wo man sich versetzt fühlt in alte Zeiten. Also er ist einfach. Also kann man fast sagen, dass du mit ihm aufgewachsen bist. Eigentlich mit ihm groß geworden. Ja. Die schönsten Zeiten mit ihm erlebt, Die schönsten Erinnerungen, ja. Martin, danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ich danke dir, dass wir sprechen konnten und noch weiter so. Vielen Dank. Eine ganz prima Sendung. Ja? Dankeschön. Ja, alles danke. Gute, Martin. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn im Laufe der Sendung noch Neuigkeiten zu Michael Jackson zu erfahren sind, werden wir euch das hier natürlich mitteilen. Stefan ist 25. Hallo Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan, was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Krankheit, die ich habe seit letztes Jahr. Welche Krankheit hast du? Ich habe ALL, also Leukämie. Wie stark fortgeschritten ist die Erkrankung? Also es hat angefangen letztes Jahr am 3.7. Wir haben Fußball draußen gespielt, ich und meine Verwandten, und dann bin ich so ein bisschen schwindelig umgekippt. Ich hatte das vorher auch schon gehabt, 2 Wochen davor. Ja. Und ich dachte dann immer die ganze Zeit, okay, legst du dich ein bisschen hin und nimmst eine Tablette, dann geht das schon wieder. Mhm. Und nachdem ich umgefallen bin dann draußen, bin ich dann zum Arzt gegangen und der hat dann gesagt, ich wäre so kreidebleich im Gesicht. Ich müsste mal zum Krankenhaus gehen. Und ja, ich war dann halt hier. Die haben mich dann 2 Tage untersucht und haben mich dann direkt hier behalten und haben dann gesagt, ja, sie haben Leukämie. Boah, das ist ja, da warst du 24 Jahre alt. Das muss ja ein Schlag gewesen sein, wenn man dann so eine Diagnose hört. Also vorher völlig in Ordnung, alles ein normales Leben geführt. Ja klar, ich habe sogar eine 2-jährige Tochter mittlerweile. Ah ja, ja. Und bin seit 5 Jahren auch glücklich vergeben mit meiner Freundin. Und Hast du denn die Diagnose aufgenommen voriges Jahr? Boah, ich muss wirklich sagen, also meine ganze Familie samt Freundin, die haben alle geweint und waren natürlich sprachlos. Und bei mir, also als die Diagnose kam von dem Chefarzt, es kam einfach ein blasses Gesicht und ich konnte einfach nichts darauf sagen. Ja. Also gar nichts. Wenn man seine Diagnose bekommt, laufen ja wahrscheinlich gleich Dutzende von Filmen ab im Kopf. Ja. Und eine Frage, die man sich stellt, ist, muss ich jetzt sterben oder welche Lebenserwartung habe ich noch? Genau, das war am Anfang natürlich auch bei mir so gewesen. Also ich muss dir sagen, also ich wurde eingewiesen als schwerer Fall. Ich hatte 70% meines Körpers, leukämiemäßig schon. Ja. Und es war verdammt hart. Die ersten 3 Monate war ich fast nonstop nur im Krankenhaus und habe eine heftige Chemotherapie hinter mir gehabt, die natürlich dann nach gut 3 Monaten so weit kam, dass ich ins künstliche Koma gelegt werden musste für 2 Wochen. Ach du je. Ja. Also es war wirklich hart gewesen. Und als man mit diesen Maßnahmen angefangen hat, hat man dir da eine Prognose gesagt nach dem Motto, also wenn Sie das jetzt alles durchstehen, ist die Prognose gut oder hat man sich skeptisch geäußert? Uff, also am Anfang war es natürlich schwer. Also die Ärzte wussten natürlich, da ich 25 bin, wenn ich kämpfe, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Also die waren da auf jeden Fall guter Dinge. Ja. Ja, und mein Oberarzt da halt war halt immer darauf, dass er sagte auch immer, Stefan, du schaffst das und du schaffst das. Und ja, irgendwie, also am Anfang war es schwer, die 3 Monate. Und nach dem Koma, als ich wieder da war, habe ich mir irgendwann gedacht, so, jetzt hast du irgendwo eine zweite Chance, weil aus dem künstlichen Koma kommt auch nicht jeder raus. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt hast du die zweite Chance und die nutzt du jetzt. Und ich habe dann, egal was das für eine Therapie war, natürlich dann durchgezogen. Ja. Und man sagte mir dann natürlich auch, da die Therapie sehr gut angeschlagen hatte, dann natürlich auch, dass meine Leukämie zu 93,99% heilbar ist. Ah, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr hoffnungsvolle Äußerung, die einen auch da motiviert. Ja, ja. Nun ist ein Jahr vergangen, ungefähr. Wie geht's dir heute? Ich liege jetzt hier im Bielefelder Krankenhaus. Ach, du bist jetzt im Krankenhaus? Mhm. Ja, es klingt auch so ein bisschen, es klingt so nach leerem Zimmer. Ja, also ich liege momentan alleine auf der Isolation. Also das heißt, ich muss Mundschutz tragen, weil meine Leukozyten, der Wert zu niedrig ist. Mhm. Und ja, wenn das Ganze dann hier gemacht wird, also es wird, denke ich mal, eine Woche noch dauern. Ja. Geht es dann natürlich mit der Therapie weiter. Also, was wird da genau gemacht im Moment? Jetzt im Moment bekomme ich Flüssigkeit und Medikamente halt, Antibiotikum, damit sich alles in meinem Körper hochsteigert. Mhm. Mhm. Und dann, was passiert danach? Danach komme ich dann, ich denke mal, für 2-3 Tage nach Hause und gehe dann nach Baden-Württemberg, nach Heidelberg in die Klinik zur Transplantation. Ach so, das heißt, das ist dann eine Knochenmarkstransplantation. Genau. Ja. Warum dann jetzt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, es lag auch daran, weil ich überlegte, dir sagen zu wollen, dass du trägst einen Mundschutz im Moment. Mhm. Versuch mal, dass du den Telefonhörer irgendwie nicht daran reibst, das raschelt immer so ein bisschen. Also jetzt auf dem Zimmer trage ich keinen, ich trage den Tag ach so, über. Achso, irgendwelche seltsamen Geräusche sind da zwischendurch. Egal, was ich fragen wollte, warum du jetzt in dieser Isolation sein musst? Das liegt daran, dass die weißen Blutkörperchen zu niedrig sind. Ja. Mhm. Wenn die zu niedrig sind, ab einem bestimmten Wert, musst du isoliert sein. Also das heißt, du bist höchst ansteckend. Ach so. Wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst und jemand hustet, hast du, sag ich mal, schon fast 90%, dass du angesteckt wirst. Also man ist dann wahnsinnig empfindlich und kann ganz schnell erkrankt werden. Genau. So, dann kommt die Transplantation. Wie macht man das? Wie geht das vor sich? Das läuft eigentlich so ab, es wird ein Spender gesucht. Mhm. Ja, bedauerlicherweise muss ich leider sagen, war es eigentlich meine Schwester. Meine Schwester hat aber jetzt ein schlechtes Blutbild, das wurde in Heidelberg bekannt gegeben. Ja. Und da fällt sie jetzt als Spender weg. Also ich habe aber sehr, sehr gute Karten auf den nächsten Spender, weil ich Blutgruppe A habe. Mhm. Und A, viele Spender halt dafür da sind. Sehr gut, sehr gut. Wie wird das denn dann gemacht? Wie läuft das medizinisch ab? Das läuft medizinisch so ab, dass, also man muss sich das so vorstellen, es kommt dann jemand dorthin, spendet das Ganze. Mhm. Also dass, es kommt darauf an, ob das eine Bluttransplantation ist oder halt dementsprechend eine Stammzellentransplantation. Es gibt beide Sachen. Wie wird es denn bei dir sein? Bei mir wird es sein, dass ich eine Stammzellentransplantation bekomme. Ja, wie geht das denn vor sich bei dem Spender? Was muss der über sich ergehen lassen? Dem wird ganz normal aus dem Knochenmark Blut entzogen. Aus dem Rücken? Mhm. Unter Narkose? Nein, das tut nicht wirklich weh. Also ich meine, die machen ja auch Proben, ja. Also ziehen ja auch Proben raus. Also ja. Da bekommt man halt ein kurzes Mittel, das nennt man Dormicum. Da ist man 15 Minuten etwas benebelt und im Unterbewusstsein. Ach so. Und dann wird das gezogen. Also ein relativ kleiner und harmloser Eingriff. Genau. Ja, so, dann hat man das, die Substanz gewonnen. Und wie bekommst du sie dann verabreicht? Bei mir läuft das dann über einen Port. Also ich habe einen Port bei mir drin. Also, was heißt Port? Für die Zuhörer ist es so, es erleichtert jemanden halt die Blutabnahme. Das ist ein Metallchip sozusagen, mit einem Gelee-Kissen in der Mitte. Dort sticht man rein und kann dann natürlich dann aus dem Körper halt Blut ziehen. Und natürlich auch Medikamente geben. Oder geben. Dann, und wo liegt dieser Port bei dir? Unterm Brustbereich. Unterm Brustbereich, ja. Mhm. So, wenn das dann alles gelaufen ist und wir hoffen, dass das dann erfolgreich ist, ist dann die Therapie zunächst abgeschlossen bei dir? Also es ist so, und dass er zu 93% feststeht, dass ich dann also dementsprechend halt geheilt bin. Mhm. Es ist jetzt momentan in dieser Situation ein Rest der Leukämie im Knochenmark von 1,1%. Mhm. Und weil sie diese 1,1% nicht wegbekommen haben, ja, hier in der Klinik, ja, gibt es halt die Transplantation, die filtert das dann raus. Mhm. Und dann muss man halt dementsprechend gucken. Aber ach so, das heißt, du wirst dann quasi als geheilt entlassen? Ja. Kann man das so sagen? Aber ja, man muss natürlich vorsichtig sein und du wirst wahrscheinlich sehr viele Routineuntersuchungen dann absolvieren müssen in den nächsten Jahren. Also es ist verdammt heftig, ich habe gehört. Und ich habe mittlerweile hier einen Freund kennengelernt, der das Ganze schon hinter sich hat aus Heidelberg. Mhm. Und der ist geheilt und es ist nur ja, die ersten 8 Wochen nach dieser Transplantation, wenn man die hinter sich hat, mhm, ist es heftig, weil man muss bis zu 40, 50 Tabletten täglich schlucken. Ach so, ach so. Mhm. Ach so, es ist also nicht damit getan, sich transplantieren zu lassen, sondern man muss dann auch noch weiter Tabletten nehmen. Also es geht in Therapie weiter, aber es ist wirklich so, dass man nach der Transplantation zu 100% geheilt ist. Also, da haben wir jetzt eine ganze Menge, glaube ich, gelernt und mitbekommen, weil so genau wissen das sicher nicht so viele Leute und ich wusste das auch nicht so. Mhm. Das sehr, sehr Schöne daran ist ja, dass du mit dieser großen Hoffnung oder mit fast der Gewissheit dann aus der Klinik rausgehen kannst, dass du zunächst mal den Krebs besiegt hast. Ja, klar, natürlich. Was würdest du sagen, Stefan? Das war ja nun wahrscheinlich das härteste Jahr deines Lebens, was du hinter dir hast. Mhm. Welche Spuren wird oder hat schon dieses Jahr bei dir hinterlassen? Also es war natürlich auch verdammt schwer. Also ich meine, natürlich meine Kleine nicht zu sehen, das ist enorm heftig. Und meine Verlobte natürlich auch. Und natürlich Familie, meine Schwester und so weiter. Und meine Mutter natürlich auch. Und es gab ja natürlich Zeiten während der Isolation und im Koma, wo sie halt dann mit Mundschutz rein mussten, weil die Ansteckungsgefahr zu hoch ist und meine Kleine durfte dann Wochen auch nicht aufs Zimmer. Ja. Und das war schon enorm richtig. Das glaube ich. Ja. Ich wollte dich gerade noch zu dem künstlichen Koma etwas fragen. Was, ja, ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn man aus einem künstlichen Koma wieder erwacht? Also, ja, also das Einzige, was ich aus diesem Koma-Bereich noch weiß, ist, also es waren 2 Wochen auf jeden Fall, das wurde mir dann vom Arzt gesagt. Und man hat einfach solche Visionen. Ich zum Beispiel war in Spanien gewesen auf einem Schiff und habe natürlich dann Sachen geträumt, dass meine Tochter in so einem Kanister versteckt worden ist und dann rausgeschmissen wurde vom Schiff. Also es war wirklich Horror pur. Also schlimme Visionen hast du gehabt. Ja, wirklich schlimme, ja. Und nachdem du dann allmählich aufgewacht bist, kapiert man dann, wer man ist, wo man ist, was los ist? Relativ also, schnell? Und Domian, ich muss dir sagen, bei mir war es so, ich bin aufgewacht und ich habe einfach nur gedacht, wo ist meine Freundin, wo ist meine Tochter? Ach so, das ist ja sehr also, gut. Dann hast du gleich wieder ein richtiges Ich-Gefühl gehabt und wusstest, was los war. Ja, ja, also ich habe die Augen erstmal aufgemacht und musste erstmal gucken, wo ich bin. Also ich hatte links und rechts wirklich nur angeschlossene Medikamente, die in den Port reingelaufen sind. Und also mein lieber Stefan, wir freuen uns alle sehr, dass es so bergauf geht bei dir und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass du dann bald ganz fit und fidel wieder dein Alltag leben kannst und dass diese Horrorzeit dann allmählich in Vergessenheit gerät. Ja, ich hoffe es. Also ich meine, man denkt wirklich immer dran. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, das war mit der Koma-Zeit war es die schlimmste Zeit. Meine Eltern und meine Verlobte, die dachten natürlich, ja, jetzt vielleicht stirbt er oder was da auch. Natürlich, deshalb. Lieber Stefan, für dich und deine kleine junge Familie von Herzen alles Gute und alles Liebe. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, tschüss. 0800 220 50 50. Werner, 31. Hallo Werner. Ja, hallo Jürgen. Hallo Werner, was ist dein Thema? Ja, ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz zu Michael Jackson was sagen. Ja. Weil es mir ehrlich gesagt bei dem Vergleich mit der Diana da ein bisschen die Haare aufgestellt hat. Warum? Ja, das war eine Frau, die sich engagiert hat für arme Kinder eigentlich im Prinzip auf der ganzen Welt, während Michael Jackson auf der anderen Seite eher ein Kinderschänder war im Prinzip. Der hat Millionen dafür abgedrückt, dass das praktisch nicht zu einem Urteil kommt. Ja, also ich glaube, man kann nicht sagen, dass er ein Kinderschänder war. Dennoch bleibt, das kann man nicht sagen. Aber es bleibt natürlich ein also erstmal sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, ein übler Nachgeschmack, was diese ganze Kindergeschichte anbelangt. Und ja, ich finde den Vergleich einfach nicht angebracht. Ja, ja. Und natürlich, wir alle immer gedacht haben, wenn er nicht ein so berühmter und so steinreicher Mensch wäre, ein normaler Mensch wäre, nachdem was passiert ist, sicherlich anders belangt worden. Ja, wäre zumindest vor Gericht gesetzt, sage ich mal, anstatt das hinter den Kulissen zu regeln. Also, hat sich diese Äußerung gerade von Martin am Anfang geärgert, dass man das nicht so vergleichen kann. Weil sind Leute wie der Freddie Mercury oder der Falco sind genauso früh gestorben. Ja, früher, ne? Früher meine ich ja. Also früher ist der Michael Jackson im niedrigeren Alter. Ja, ja, genau. Ja. Und denen hätte ich zum Beispiel eher ein längeres Leben gegönnt, muss ich ehrlich sagen. Also Wie hast du ihn denn so eingeordnet als Künstler, als Musiker? Also die frühe Musik war nicht schlecht, muss ich sagen. Also man muss das auf zwei Seiten sehen. Für die Musik ist das sicher ein Verlust. Was ist für dich frühe Musik? Thriller zum Beispiel. Ah ja. Solche Sachen. Ja. Also das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja. Man muss da einfach trennen zwischen dem Mensch und zwischen seiner Musik, finde ich. Also von der Musik her ist das sicher ein großer Verlust. Und, ich habe übrigens, wo du das mit den Kindern ansprichst, auch diese Schockbilder vor Augen, als er vor einiger Zeit, ist ja gar nicht, vielleicht ein paar Jahre her, als er im Adlon in Berlin war und sein Kind, was er adoptiert hat, oder sein eigenes Kind, da aus dem Fenster gehalten hat und man Angst hat, dass gleich fällt das Kind runter. Ja. Also das war schon alles sehr, sehr, sehr bizarr. Er hat irgendwie dann ihr richtiges Verhältnis gehabt, glaube ich, wegen seiner eigenen Kindheit, die ja auch nicht so toll war. Ja. Und wahrscheinlich sogar sehr schlimm war. Was man so weiß, ist der Vater ja sehr radikal und sehr brutal mit seinen Kindern umgegangen und hat die hochgezüchtet, quasi. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Michael Jackson irgendwann eine Behandlung bekommen hat, oder eine Aufarbeitung von der ganzen Sache. Ich glaube, dessen Therapie war die Bühne. Dessen Psychoanalyse-Couch war die Bühne, wo er dann kompensiert hat und sich vielleicht auch die Liebe geholt hat vom Publikum, die er von seinen Eltern und seinem Vater nicht bekommen hat, ja. Aber deswegen hat er vielleicht nie ein richtiges Verhältnis auch zu anderen Kindern oder zu seinen Kindern, glaube ich, aufbauen können. Ja. Weil er das eben so mitbekommen hat von zu Hause. Ne? Ja. Also, auf jeden Fall meine traurigen Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, na gut, wenn du kein besonderer Fan bist, ist das ja auch normal und verständlich. Und du wolltest dich auch noch äußern zu diesem Vergleich mit Lady Diana. Ja, hat mir etwas aufgestoßen. Okay, das ist auch gut, dass das dann gesagt wird. Werner, danke für deinen Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Bitte gerne. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Und hier ist Nadine und Nadine ist 28. Hallo Nadine. Ja, hallo Domian. Hallo Nadine, über was reden wir? Ja, über was reden wir? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also das Hauptthema ist eigentlich, dass wir seit Januar stolze Eltern von Zwillingen sind, die aber nicht über normalem Wege entstanden sind, sondern über eine Eizellspende. Ach, erzähl uns, wie das funktioniert hat. Ja, das ist also, wo fange ich da an? Also mein Mann und ich haben geheiratet im Juni 06. Mhm. Und dann stand natürlich auch irgendwann die Frage, ob wir Kinder bekommen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch fleißig geübt und es tat sich aber nichts. Mhm. Und dann sind wir halt zum Arzt gegangen im November 07. Und da habe ich dann einen Hormonspiegel machen lassen. Und der hat eben dann besagt, dass ich die Anzeichen der Wechseljahre habe. Ach, guck, und du bist 26, oder da warst du 27? Ich war 27, genau. Und die Ärztin hat mir eben dann gesagt, dass Kinderkriegen für mich dann eigentlich unmöglich ist. Wie kommt es, dass man als Frau in den jungen Jahren einen Hormonspiegel der Wechseljahre hat? Wie ist das erklärbar? Hat sie dir das erklärt? Das gibt's einfach. Also so wirklich erklärt hat sie es nicht, hat mir keiner erklärt, kann auch keiner wirklich erklären, warum wir so weshalb. Das Einzige, was gesagt wurde, wenn mich mein erster Gynäkologe richtig untersucht hätte, dann hätte man da vielleicht noch früher was gegen machen können. Mhm. Weil ich bin halt mit 18 bin ich zum Arzt, weil sich immer noch nichts eingestellt hat. Und der hat das Einzige, was der gemacht hat, der hat mir eine Hormontablette gegeben, dass ich die Regel dann einstellt monatlich. Und ich habe also meine Regel eigentlich nie ohne Hormone bekommen. Ach so, das war von Anfang an irgendwie eine Schieflage, kann man sagen. Genau, ja. Und da hätte eigentlich der Gynäkologe schon direkt mal nachhaken müssen, was er eben nicht getan hat. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt wären aber vielleicht noch genügend Eizellen von mir da gewesen. So, der Zeitpunkt war aber nur lang überschritten, als genau, du das erfahren hast. Lang überschritten, da genau. Wart ihr wahrscheinlich erstmal traurig, weil ihr gedacht habt, im ersten Moment, ja, dann können wir keine Kinder kriegen. Ja, klar, also die Welt ist untergegangen für uns. Und, ja. Ich bin gelernte Erzieherin, also habe immer schon mit Kindern gearbeitet. Ja. Und nee, also das ging gar nicht. Da mussten wir also wirklich erstmal mit klarkommen. Ja, und dann kam irgendwann eine Idee. Ja, genau. Also die Ärztin sagte, es gäbe Möglichkeiten, nämlich eben die Eizellspende, die aber hier in Deutschland verboten ist. Und dann müsste man eben dann weiter gucken. Mehr hat sie aber auch nicht gesagt, weil die Ärzte sich eigentlich sehr uneinig darüber sind, unsere deutschen Ärzte, ob die Patienten überhaupt darüber informieren dürfen. Nicht, dass sie sich damit auch schon strafbar machen. Also, wir waren dann in einer Kinderwunschklinik gewesen. Und da wurde uns dann genau das Gleiche gesagt, also überhaupt gar keine Chance und brauchen wir gar nicht versuchen. Und mein Mann hat dann noch seine kleinen Freunde abgegeben zum Kontrollieren, ob da auch alles in Ordnung ist. Und da war aber alles in Ordnung, also es lag definitiv an mir. Seid ihr denn dann ins Ausland gegangen? Ja, wir sind von da aus, das war kompliziert. Ich bin dann noch zu einem Heilpraktiker gegangen, weil der eben dann sagte, er hat damit Erfahrung und er kann da bestimmt was machen. Und dann habe ich da auch irgendwie Tabletten geschluckt und keine Ahnung. Und das funktionierte aber alles nicht. Wohin seid ihr denn dann gegangen? Wir sind dann nach Gelsenkirchen gegangen in eine Kinderwunschklinik. Das ist dann ja nicht Ausland. Das ist dann noch nicht Ausland. Und die Ärztin, die arbeitet mit einem Arzt zusammen, der mit der Klinik auf Mallorca zusammenarbeitet. Aha. Die das dann machen. Und dann sind wir halt erst zu dem Arzt und haben diese ganzen Voruntersuchungen machen lassen und sind dann letztes Jahr im Mai nach Mallorca geflogen. Mhm. Was genau wird dann da oder wurde dann da gemacht? Ja, also wir mussten einen Fragebogen ausfüllen, welche Kriterien die Spenderin zu erfüllen hat. Also meinerseits, sei es die Haarfarbe, die Augenfarbe, das Gewicht und ob sportlich oder wie auch immer. Mhm. Und demnach wurde eben dann eine Spenderin gesucht. Ja. Und als die Spenderin gefunden wurde, die Spenderin musste dir ähnlich sein, oder? Also wäre sinnvoll, damit eben dann, wenn die Kinder eben dann da sind und größer sind, nicht irgendwie Fragen aufkommen, warum hat euer Kind Locken und ihr habt keine Locken. Genau. Oder es dürfte keine farbige Frau sein. Genau. So, also, gäbe es gewisse Schwierigkeiten, ja. Ja, das stimmt. Gut, dann wird irgendwo eine Frau gesucht, die eine Eizelle zur Verfügung stellt. Genau, richtig. Ja. Also wir haben da wahrscheinlich auch schon so einen gewissen Pool an Spenderinnen. Und aus diesen Spenderinnen wird eben dann die geeignetste rausgesucht. Und ging das dann relativ schnell? Du warst da und hat man das innerhalb von ein paar Tagen machen können? Oder war das ein komplizierterer Vorgang? Nee, also das ging relativ schnell. Also wir haben im Januar hatten wir das Gespräch mit dem Arzt gehabt und im Mai sind wir, wie gesagt, schon hingeflogen und wir haben Anfang April, da wurde eben Bescheid gegeben, dass eine Spenderin gefunden wurde und dann wurde die Spenderin hormonell darauf vorbereitet, dass die also dann dementsprechend Eizellen produziert. Verstehe. Und ich wurde hormonell darauf vorbereitet, dass sich eben meine Gebärmutterschleimhaut aufbaut, damit die Eizellen sich halt einbringen. Und dann wird diese Eizelle eingepflanzt, sagt man das so? Ja, eingesetzt. Eingesetzt. Ja, ist das relativ schnell gemacht oder ist das kompliziert? Das ist relativ schnell gemacht. Das war innerhalb von 10 Minuten war das erledigt. Und hat das dann gleich mit der ersten Eizelle geklappt? Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht so normal, ne? Dass man wahrscheinlich mehrere Versuche machen muss. Ja, also ich habe mich auch in so einem Forum angemeldet, um einfach auch Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln, wie das eben dann ist bei anderen. Ja. Und andere haben also, weiß Gott, 4, 5, 6 Versuche hinter sich gemacht. Nochmal, in welchem Jahr, in welchem Monat wurde die Eizelle eingepflanzt? Ja, 2 Tage nach meinem Geburtstag, am 23. Mai letztes Jahr. Und wann bist du schwanger geworden? Sofort. Sofort? Also ich habe also 4 Wochen später, 3 Wochen später konnten wir den Schwangerschaftstest machen. Das ist ja sensationell. Ja, und der hat... Da war die Freude groß, was? Ja, die war riesengroß. Und dass es dann Zwillinge wurden, das war natürlich nicht geplant. Ja, das ja geplant, nicht wirklich, aber wir haben es eben drauf ankommen lassen, weil mir wurden also wir haben uns extra 2 Eizellen einsetzen lassen. Ach so. Genau. Ach so. Und da ist natürlich dann die Möglichkeit eben gegeben, dass weil ihr schon ganz gerne Zwillinge hättet haben. Nee, deswegen nicht, aber doppelt hält besser. Mit einer Eizelle ist eben die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich diese Eizelle einnistet und mit 2. Verstehe. Ja. Was hat der Spaß gekostet? Ja, also ich sag mal mit Hotel und Unterbringung 10.000 Euro. 10.000 Euro. Aber das war es dann wert, ne, für die beiden kleinen Süßen. Sind es 2 Jungs oder 2 Mädels? Ein Pärchen. Ein Pärchen auch noch. Das ist ja nun, also wir haben echt den 6er im Lotto. Mann. Sag mal, Nadine, das ist natürlich eine Frage, mit der du dich sicherlich innerlich vorher auch sehr ausführlich beschäftigt hast. Ja, wenn man es ganz streng nimmt, ist die Mutter eine andere Frau und nicht du. Wenn man es ganz streng nimmt. Wenn man es ganz streng nimmt, ja. Macht dir das was aus? Mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Also innerhalb der Schwangerschaft habe ich mir da total den Kopf drüber zerbrochen, weil ich durfte auch nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe also in der 8. Woche lag ich schon im Krankenhaus, weil ich starke Blutungen bekommen habe und durfte dann ab der 8. Woche nicht mehr arbeiten gehen, sondern nur noch liegen. Und ja, dann habe ich 24 Stunden am Tag Zeit gehabt, mir den Kopf darüber zu machen. Aber das war schon... Das war schon heftig. Aber mittlerweile, also jetzt, wo die beiden da sind, ich habe die das erste Mal im Arm gehabt und das sind meine Kinder. Kann man sagen, also, dass mit der Geburt war es dann vorbei, diese Bedenken oder diese Gedanken? Also spätestens. Also es war schon vorher, aber mit der Geburt eigentlich endgültig. Mhm. Doch. Du weißt oder ihr wisst aber nichts über die Spenderin. Überhaupt gar nicht. Das wird auch für immer und ewig anonym bleiben. Das wird für immer und ewig anonym bleiben und die beiden haben auch nie die Chance, die Spenderin kennenzulernen. Ihr habt doch sicher auch schon Pläne gemacht oder euch darüber unterhalten, du und dein Partner, wie oder was ihr euren Kindern irgendwann mal sagen wollt. Wollt ihr ihnen die ganze Wahrheit sagen? Eigentlich nicht. Werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, wie kann man nur, aber eigentlich wollen wir das nicht sagen. Also ist zumindest unser jetziger Standpunkt. Wer weiß, ob sich der noch irgendwie wandeln wird. Weißt du, Nadine, ich habe da schon auch ein gewisses Verständnis für. Ja. Aber wenn ihr das so vorhabt, dann müsst ihr wirklich absolut schweigen. Ja. Dass die Kinder das nie dann von irgendjemand anderem erfahren. Nee, das wäre eine Katastrophe. Die einzigen, die es wirklich wissen, ist die engste Familie natürlich, weil die haben das ganze Drama mitbekommen. Und da konnte ich es auch einfach nicht verschweigen, weder meiner Familie gegenüber. Aber die engste Familie sind natürlich schon wieder viele Leute und irgendjemand quatscht dann vielleicht doch mal. Ja, das kann sein. Wir hoffen es natürlich nicht. Also wie gesagt, also bis jetzt sind wir erstmal auf dem Standpunkt, wir möchten es nicht sagen. Gut, es ist ja alles auch noch ganz frisch und ihr habt noch viele Jahre Zeit. Sowas könnt ihr den Kindern ja auch erklären, wenn sie wirklich fast erwachsen sind. Ja, natürlich. Da werdet ihr wahrscheinlich noch sehr viel drüber sprechen, du und dein Partner, wie ihr da vorgeht. Also wenn es gesagt werden sollte, dann muss es, oder wenn es herauskommen sollte, sage ich mal, dann muss es über euch gesagt werden. Ja, natürlich. Und nicht über irgendwelche anderen Wege laufen. Nee, Mensch, Nadine, dann gratuliere ich sehr herzlich. Ja, und die Schwangerschaft ist dann auch alles letztendlich dann gut verlaufen und die beiden sind gesund und fidel. Die beiden sind gesund, Schwangerschaft bräuchte ich nicht nochmal, Geburt bräuchte ich auch nicht nochmal. Na gut, du hast es ja einmal gehabt, nur langt es dann ja vielleicht auch. Oder vielleicht nochmal. Nee, eigentlich nicht, weil wir gesagt haben, das möchten wir nicht, weil wir können nicht mehr über die gleiche Spenderin und das würde bedeuten, dass das nächste Kind nicht mehr das leibliche Geschwisterchen wäre von den beiden. Ach, stimmt. Dem möchten wir schon mal aus dem Weg gehen und wir haben uns sogar die Frage gestellt, für den Fall des Falles, dass sich mein Hormonhaushalt wieder so regulieren würde, was passieren kann, dass ich über natürlichen Wege wieder ein Kind bekommen könnte. Mhm. Selbst das würden wir nicht machen. Weil? Ja, weil wir vielleicht innerlich Angst haben, dass wir dann das Kind mehr hätten, weil es eben dann mein Kind ist, also mit meinen Eizellen, als eben die beiden. Und das möchten wir einfach nicht. Das sind unsere 2 kleinen Zwerge und da gibt es nicht. So, dann wünsche ich euch viel, viel, viel Glück mit euren 2 kleinen Zwergen. Ja, danke schön. Alles Glück der Welt und Gesundheit und was man da so alles wünscht für die nächsten 100 Jahre. Danke. Nadine, alles Gute wünsche ich. Danke für deinen Anruf. Super, danke. Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Du liegst auf, wir melden uns nochmal wegen der Anschrift. Das mache ich. Tschüss. Okay, gut, tschüss. Herzlich willkommen, Martin. Martin ist 26. Hallo, Martin. Ja, hallo, Domian. Hallo, Martin. Was ist dein Thema? Ja, es geht um Michael Jackson. Um Michael Jackson. Wie, ja. Wie hast du die Nachricht vorhin aufgenommen? Ja, ich muss mal eben gerade unterbrechen. Ich bekomme hier eine Nachricht rein, dass der oder ein Gerichtsmediziner bestätigt den Tod von Michael Jackson, so CNN. Das gebe ich euch jetzt hier mit weiter. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen wegen der aktuellen Meldung. Ja, ist kein Problem, Domian. Nee, ich habe das natürlich auch gehört. Ich war gerade in meiner Stammimbiss und da habe ich das natürlich gehört. Ich konnte das nicht glauben und ich habe das jetzt auch gerade über CNN geguckt. Mhm. Bist du Fan? Ja, ich großer bin, Fan von ihm? Ich bin großer Fan von ihm. Ja. Ich bin durch die Musik groß geworden, durch meine Mutter. Ja. Muss man jetzt natürlich sagen. Wie durch deine Mutter? Die hat dich drauf gebracht, oder wie? Meine Mutter war immer schon Michael Jackson. Ach so, dann, ja. Und da hat man die Musik natürlich miterlebt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat tolle Stücke geschrieben, tolle Musikvideos gehabt. Ja. Und dann hört man so eine Nachricht, da ist man natürlich erschüttert. Mhm. Obwohl, in einer gewissen Weise, wenn man ihn beobachtet hat, die letzten, ja, man kann ja fast schon sagen Jahre, ja. Man ja schon besorgt sein musste um seinen Gesundheitszustand, wie er aussah und was man so hörte. Es war ja kein gesunder, vitaler Mann. Das war ja nur alles andere als das. Ja gut, das mag sein. Wie soll ich sagen? Das war mir eigentlich nie von ihm wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte ihn ja nicht heiraten. Okay, aber machst du mal bitte den Ton vom Fernseher oder Radio leiser? Da läuft irgendwas im Hintergrund, höre ich ständig. Entschuldigung. Wenn du Fan warst und auch mit ihm quasi groß geworden bist, ja. Wie hast du in all den Jahren diese 300 Operationen oder wie viel es auch immer gewesen sein mögen, wie hast du das aufgenommen, wie hast du es empfunden, dass dieser Mann sich so oft hat operieren lassen, dass er mit seiner Haut irgendwelche komischen Sachen gemacht hat? Wie fandest du das? Das ist immer eine Spekulation gewesen, ob er was operiert hat. Oder naja gut, das war ja nur zu sehen, dass er operiert war. Ob er Hautkrankheit hat oder nicht, es ging eigentlich immer mehr um seine Musik, um wie er getanzt hat, die Bühnenshow und da finde ich das schon schade, eine Musikwelt bricht dadurch zusammen, würde ich sagen. Mhm. Weil es geht ein Mensch. Also dir war das, im Klartext, dir war das egal, ob der sich hat operieren lassen oder nicht? Nee, was heißt egal? Ich meine, er wusste, was er tat, denke ich mal. Ich will dir mal was sagen. Wäre das völlig egal gewesen, wenn er noch so ausgesehen hätte oder wenn er gealtert wäre, so wie er vor 20 oder 30 Jahren ausgesehen hat. Ja, das wäre natürlich schön gewesen. Wahrscheinlich wäre er um ein Vielfaches gesünder gewesen und könnte jetzt auch noch leben, wenn er sich diesen Torturen nicht unterzogen hätte. Ich möchte aber auch dazu sagen, diese ganzen Spekulationen, die Leute, die gesagt haben, dass er irgendwelche Kinder missbraucht hat, da kommt ja noch hinzu, ja, die waren einfach für mich geldgierig. Ich denke mal, ich fand damals gekriegt. Ja, gut. Ich möchte wissen, wie viel Geld da geflossen ist. Also, dass da irgendwas aber überhaupt nicht in Ordnung war, ich glaube, da sind wir uns einig. Er wird sicher den Kindern kein direktes Leid zugefügt haben, das glaube ich auch nicht. Aber dass da eine pädophile Neigung war, glaube ich schon. Ich glaube das schon. Und ich glaube, dass ein weniger prominenter Mensch nicht so davon gekommen wäre, wie er davon gekommen ist. Muss man trotz der ernsten und traurigen Stunde, obwohl ich ihn als Künstler auch grandios fand. Also ein Genie war das. Und darum geht es mir ja auch. Ich denke mal, er hat nie ein Kind irgendwas geschadet. Das können wir nicht sagen. Er war ein super Sänger, war ein super Künstler, er hat viel getan. Ich denke mal, für jeden Herzen steckt ein kleiner Michael Jackson drin, wo man sagen kann, jo, das Lied war super. Mhm. Damit finde ich mich wieder und damit fühle ich mich wohl. Ja. Du bist Fan. Glaubst du, dass er, was ja jetzt geplant war, dass er diese vielen Konzerte, dass er nochmal hätte, so an den Erfolg hätte anknüpfen können von früher? Nein, das denke ich weniger aus dem einfachen Grund, weil er körperlich nicht mehr da war. Ich denke mal, er hat nicht mehr gepackt. Aus einem einfachen Grund, bei den letzten Auftritten hat er auch schon Playback gesungen und keinen Ton mehr rausgekriegt. Ja. Also deshalb denke ich mal, er wäre zwar ein voller Erfolg gewesen für Leute, die da hingegangen wären, ja. Aber nicht mehr so wie früher. Ich denke mal, nicht mehr so wie früher, ja. Wie bei der History Side, ja. Wo er dann wirklich noch eine super spektakuläre Zeit gehabt hat. Das hätte ich nicht mehr gedacht. Ich höre im Hintergrund immer seltsame Geräusche bei dir. Ist das ein Kind oder eine Katze? Das ist ein Kater. Ich habe es ja gedacht. Das kann man manchmal ja gar nicht so auseinanderhalten. Wieso ist der so laut? Keine Ahnung, der wartet immer darauf, dass ich ins Bett gehe. Achso, ich dachte, er sei liebeshungrig nach einer... Oder er macht Michael Jackson nach. Oder das. So. Also für dich als Fan eine traurige Nachricht, eine traurige Nacht. Ja. Und wir werden sicher jetzt in den nächsten Tagen und morgen werden alle Fernsehanstalten sicherlich ganz ausführlich darüber berichten. Die Radiosender auch, 1Live natürlich auch. Und wir werden viele Dinge noch hören und sehen aus seinem Leben, die wir vielleicht noch gar nicht so mitbekommen haben. Ich werde trotzdem weiterhin seine Musik hören und auch seine DVDs und alles. Also, ja. Also, ist traurig. Zum Tode von Michael Jackson war das der Martin, 26 Jahre. Danke. Wünsche dir und deinem Kater alles Gute und kuschelt jetzt mal ganz schön. Dankeschön. Ja, schönen Abend noch. Ja, tschüss, ciao. Martin, ciao. Jetzt ist mein kleiner Hirsch hier umgekippt. Ihr habt es im Radio bestimmt gehört. Den muss ich aber jetzt mal wieder aufstellen. So. Also, herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Kerstin und die ist 32. Hallo, Kerstin. Hallo, Domian. Hallo, Kerstin. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin Altenpflegerin und seit 2 Jahren in einem Altenpflegeheim tätig und bin zurzeit aber krankgeschrieben, weil ich das, was da so los ist, mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Was ist da so los? Ja, was ist da so los? Es ist nicht gewährleistet, dass die Leute jeden Tag gewaschen werden. Man hat keine Zeit mehr für die alten Leute. Das heißt, also schwerst pflegebedürftige Menschen werden nicht jeden Tag gewaschen? Nein. Und sondern wie oft? Meistens die Bettlägerigen werden dann gezogen, dann werden sie so alle 2-3 Tage gewaschen. Was heißt gezogen? Gezogen, also dass sie alle 2 oder 3 Tage erst die Waschen. Ach so, meinst du das, ja. Hm. Alle 2 bis 3 Tage nur? Ja. Hm. Erzähl mal weiter. Was ist denn noch los? Wir haben auch einen Dementenbereich und da haben die Bewohner, sieht aus wie so eine Armbanduhr, sag ich mal, das nennt man Transponder. Falls sie abhauen, sag ich mal, dann geht die Alarmanlage los. Mhm. Und dafür sind eigentlich Ergotherapeuten zuständig, die dann Beschäftigung machen, mit denen mal rausgehen und so weiter. Und ist bei uns auch nicht. Die Leute sind also nur drinnen, mit denen geht keiner raus. Die Leute weinen, die Leute sind nur sich alleine überlassen, sage ich mal. Und wir als Schwestern haben keine Zeit. Weil wir müssen das ja irgendwie schaffen, die Leute, die aufstehen, dass wir die überhaupt gewaschen kriegen. Also der Grund, warum diese Missstände herrschen, ist eindeutig Personalmangel? Ja, aber dazu muss ich sagen, mein Chef hat etwas Neues angebaut an das Pflegeheim, und zwar 120 neue Einzelzimmer. Und die sind auch schon voll belegt, aber er hat eben kein Personal weiter eingestellt. Wir müssen das alles mitschaffen, egal wie. Also Personalmangel. Ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf die schweren Pflegefälle, die dann nur alle 2-3 Tage gewaschen werden, was ja skandalös ist. Ja, natürlich. Die Leute können ja in der Regel auch nicht zur Toilette gehen. Werden die auch nicht sauber gemacht? Doch, da haben wir dann 3 Runden, wo dann geguckt wird. Und manchmal ist es eben so, wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es eben nicht. Denn das heißt, das kann sein, dass dann auch... dass du dann den ganzen Tag in ihrem Kot liegen. Ja, natürlich. Nun müssen ja Menschen, die schwer krank sind, auch immer wieder gedreht werden. Man muss vorsichtig sein, dass sie sich nicht durchlegen. Ja. Wie ist das gewährleistet, dass das nicht passiert? Das ist durch Dokumentationsblätter. Die liegen da zwar, aber es ist eben so viel Arbeit, dass man es manchmal nicht schafft. Das heißt, es gibt Fälle in diesem Heim, wo es also zu Wundstellen gekommen ist. Ja, dadurch, dass nicht gedreht wurden. Aber es wurde trotzdem dokumentiert. Das ist ja klar. Das ist ja dann eigentlich Dokumentenfälschung, aber naja. Moment, es wurde dokumentiert, dass gedreht wurde, aber es wurde nicht gedreht. Genau. Und wie erklärt man dann, dass die Wundstelle entstanden ist? Ja. Das weißt du auch nicht. Das kann ich auch nicht so sagen. Nee. Da ist denn gewährt? Da ausgedacht. Man muss auch viel lügen. Ja, vor wem musst du lügen? Vor den Angehörigen. Genau, es muss doch. Der Bewohner. Es muss doch. Nicht jeder alte Mensch hat Angehörige, aber einige schon. Die kommen hin und haben wache Augen. Die müssen das doch sehen. Wie verhalten die sich und wie wird mit der Kritik umgegangen? Ja, man muss eben viel lügen, können die Angehörigen auch Beschwerdebogen ausfüllen. Die werden dann unten meinem Chef abgegeben und dann müssen die Schwestern sich dazu äußern und eine Stellungnahme schreiben. Und dann müssen wir natürlich auch wieder lügen, ist ja klar, nicht? Sonst können wir denn gehen. Und es gab noch keine so große Kritikwelle, dass das ganze Pflegeheim irgendwie unter die Lupe genommen wurde, von wem auch immer? Es wird immer wieder alles vertuscht und es ist ja auch mit den Dienstplänen so, dass wir kaum frei haben. Wenn wir mal frei haben, dann werden wir angerufen, wir müssen einspringen. Wenn wir krank sind, dann werden die Krankentage einfach durch frei ersetzt, damit man keine Überstunden hat. Die Überstunden häufen sich, man kann das nicht abbummeln. Und man hat eben keine Zeit für die Alten. Und das. Wie ist denn die Ernährung gewährleistet der alten Leute? Also ich sag mal so, die Bettlägerigen, das sind natürlich die als letztes dran kommen, die dann eben auch kaltes Essen kriegen. Ansonsten die noch mobil sind ja dann in der Essensseele, da wird das Essen verteilt. Aber so richtig gucken, ob jeder und wie viel er gegessen hat, ist auch nicht drin, weil die Küche ruft dann auch schon an, sie will die Essenwagen haben und ja, also es gibt doch sicher dann viele Fälle bei euch von bettlägerigen Menschen, die auch gefüttert werden müssen. Ja. Und dann kann es passieren, dass die nichts kriegen? Naja, nichts würde ich nicht sagen, aber eben wenig, weil man müsste sich ja Zeit nehmen. Und erstens ist es kalt und zweitens man dann eben nicht so viel Zeit, dann kriegen sie eben nur die Hälfte. Achso, dann kriegen sie eben nur die Hälfte. Und warum ist es kalt, das Essen, was die Leute kriegen? Weil das schon ausgeteilt wird und dann muss man losstarten und schon beim ersten anreichen. Und wenn man beim letzten dann angekommen ist, dann ist es schon kalt, weil es eben so viel Bettlägerige sind, wo angereicht werden muss und das Personal einfach nicht reicht. Wir schaffen es einfach nicht. Wie ist das bei den demenzkranken Menschen? Müssen die auch, die müssen auch beaufsichtigt werden, sicherlich während des Essens, ja, oder? Ja, auch, aber werden sich meistens auch selbst überlassen, weil eben auch keiner da ist. Wir sind einfach zu wenig Leute und deshalb, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Die tun mir leid, die haben ihr Leben lang gearbeitet, bezahlen dafür ihr Geld und dann sind sie da einfach so weggeschlossen. Bist du quasi aus Gewissensgründen erstmal raus und hast dich krank schreiben lassen? Ja, genau. Du sagst, 2 Jahre arbeitest du dort? Ja. In diesem Heim, in diesem alten Heim. Sehen das denn alle deine Kollegen und Kolleginnen genauso wie du? Ja, das sehen sie alle genauso. Oder sagen die, keiner traut sich? Nein, keiner traut sich. Weil unser Chef uns auch doll unter Druck setzt und sagt, wenn das nicht passt, der kann gehen. Ja. Und machen wir uns mal nicht vor, Geld verdienen muss jeder. Ja. So, jetzt hast du dich krank schreiben lassen, um erstmal da rauszukommen. Das ist ja nur keine Dauerlösung. Wie planst du dich weiter zu verhalten? Ja, ich habe jetzt, ich habe vorher noch ein Gespräch gehabt mit meinem Chef, habe ihm das gesagt, dass ich das so nicht mehr kann. Hat er gesagt, wenn mir das nicht passt, dann kann ich gehen. Bei ihm im Heim herrschen andere Gesetze. Du hast offen deine Kritik an den Zuständen dem Chef gesagt. Ja. Und darauf hat er reagiert, dann gehen sie. Hier herrschen andere Sitten. Genau. Und es ist niemand von deinen Kolleginnen mit zum Chef gegangen? Nein, die trauen sich alle nicht. Weil die Angst haben, ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Ihren Job loszuwerden, ja, genau. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das muss ich erstmal sehen. Ich habe mich schon anderweitig überall beworben und hoffe, dass ich schnell was anderes kriege, weil... So, Kerstin, jetzt appelliere ich wirklich an dein Gewissen und auch an dein soziales Gewissen. Du hast jetzt hier angerufen und hast das natürlich anonym gesagt. Das ist auch in diesem Fall und im Rahmen dieser Sendung sehr richtig und genau so muss man das auch machen. Aber ich finde, dass du die moralische Pflicht hast, dieses an die Zuständigen, ich weiß nicht, welche Stellen genau dafür zuständig sind, dieses an den zuständigen Stellen zu melden. Ist schon gemeldet? Ja. Wer sind da die zuständigen Stellen? Oder wer ist die zuständige Stelle? Einmal der medizinische Dienst und einmal die Heimaufsicht. Aber es bringt nichts. Der Chef vertuscht alles. Der hat ja schon bei sich unten, ich sag mal, einen Dienstplan kriegt man ja. Und der hat nur für die Heimaufsicht unten bei sich im Büro schon 3 oder 4 andere zu liegen, die er denn vorzeigt. Und wir müssen unsere Dienstpläne oben auf Station verstecken, damit die keine Einsicht kriegen. Jetzt weiß ich nicht, wie man das am geschicktesten macht. Kann man da nicht eigentlich Anzeige erstatten, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird? Dann wird das mit dem Vertuschen schon schwieriger für ihn. Ja. Also, da weiß ich nicht, da muss ich mich informieren. Ja, also ich bin sicher, dass wir jetzt sehr viele sehr richtige und kluge Tipps von unseren Zuschauern und Zuhörern bekommen, die ich gerne an dich weiterreiche. Ich finde, dass man absolut etwas machen muss. Ja, denke ich auch. Das ist ja nun das schwächste Glied in unserer Gesellschaft, nämlich die ganz alten und ganz kranken Menschen. Und wenn man schon mal solche Berichte auch im Fernsehen sieht über Zustände im Heim, ist man ja empört bis zum geht nicht mehr. Ja. Das heißt, da muss man was unternehmen. Man muss es öffentlich machen, man muss es anzeigen oder was man auch immer tun muss, damit die Zustände sich verändern und damit auch die anderen Heime sich mehr am Riemen reißen, dass alles seinen ordentlichen Weg läuft. Jeder von uns kann irgendwann in der Situation sein oder wir haben Angehörige oder Eltern, die auch in die Situation kommen können. Eben, also, das stelle ich mir nämlich auch immer vor. Ich liege da oder ein Angehöriger von mir. Und es kann natürlich auch jedem, auch von Menschen, die jünger sind, kann es passieren, dass man aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls zu einem Schwerstpflegefall wird und in einem solchen Heim landet. Also ich appelliere nochmal an dich, alles zu unternehmen, aber wirklich alles Mögliche, dass diese Zustände öffentlich gemacht werden und dass da etwas passiert, dass ein Riegel vorgeschoben wird. Was da genau noch möglich ist, werden wir dich informieren. Ich bitte jetzt auch nochmal meine Zuschauer, die in diesem juristischen Ding versiert sind, auch gerade in diesem Bereich Pflege, in dem Pflegebereich, bitte uns einfach ein paar Infos zu schicken und das reichen wir gerne an die Kerstin dann weiter. Ja, sehr gern. Bloß, ich mache mir auch Gedanken, ich bin ja nur ein kleines Licht, sag ich mal, da, ja? Ja, aber du kannst Großes bewirken, indem du deinen Mund aufmachst. Das ist das Tolle. Glaubt einem, wenn alle anderen dann sagen, was willen die? Also ich glaube, ich will dir mal sagen, wenn da wirklich jetzt ein Scheinwerferlicht draufgelegt wird auf dieses Heim und da andere Fachleute kommen und das überprüfen, werden die schon die Mängel erkennen, sehr schnell erkennen und dann ist das mit dem Vertuschen schon schwieriger. Ja. Schätzt euch nicht zu klein ein, wenn ihr auch nur in dicken Anführungszeichen einfache Pflegekräfte seid. Ihr seid die wichtigsten überhaupt. Und wenn ihr den Mund aufmacht, ihr könnt so viel bewirken und so viel Gutes bei den Menschen ausrichten. Wirklich. Ja. Liebe Kerstin, danke für den Anruf. Ja. Danke, dass du es hier erzählt hast. Ich glaube, das wird schon einigen Wirbel jetzt verursachen. Und wir hoffen, dass da was geschieht und was passiert. Ja, das hoffe ich auch. Und dir persönlich natürlich auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Okay. Gut, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Sarah ist hier. Sarah ist 18. Hallo, Sarah. Hallo, Domion. Und da ist auch Gina. Gina ist 21. Hallo. Hallo, können wir zu dritt reden auf einmal? Ja. Super. Okay, wollen noch was Positives zum Abschluss sagen. Ja. Und zwar, wir wohnen in einer Wohngruppe, in einer betreuten Wohngruppe in Aachen. Ja. Und das findet halt jedes Jahr ein Sommerfest statt. Mhm. Nächste Woche ist halt wieder soweit und wir als Gruppen, also es kommen verschiedene Wohngruppen zusammen, wir müssen als Gruppen immer etwas vorspielen und wir spielen halt Domian vor. Ach. Wer ist denn von euch beiden Domian? Ich, Sarah. Du, Sarah. Ja. Und dann spielt ihr hier diese Sendung nach oder wie? Ja, wir bauen dann da irgendwie auf, hier mit so einem Tisch und auch mit dem Schild dann eingeblendet hier, eins live Domian, Telefonnummer und so. Das ist ja lustig. Und dann, aber wir rufen halt da nicht an, wir sprechen das irgendwie live, aber dass halt die Anrufe dann nicht gesehen werden, sondern dass es halt so aussieht, als ob da jemand Also derjenige, der dann anruft, das ist ja ein bisschen gefaked, der sitzt dann irgendwie hinter der Bühne, hinter dem Vorhang und spricht dann den Text, oder wie? Ja. Und was denkt ihr euch da aus? Was für Gespräche sind halt, das? Weil wir in einer Wohngruppe wohnen, sagen wir halt Thema Wohngruppe. Ach so, dann, ah ja. Ja, dann rufen halt, dann spielen die halt, die anrufen, die spielen halt unsere Betreuer. Ich verstehe. Ich spreche jetzt gerade mit Sarah, ne? Oder mit Gina? Nö, Sarah. Mit Sarah. Und Gina, was wird deine Aufgabe sein dabei? Ja, ich spiele eine Betreuerin von uns. Ach so, ah ja. Ja. Wann wird das Ganze über die Bühne gehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Das ist am Mittwoch um ja, so 5 oder ja. So. Und wie viele Leute gucken dazu? Ne, nur die, also da kommen ja verschiedene Wohngruppen, dann halt die da wohnen und die Betreuer alle. Das sind doch knapp 100. Ach, 100 Leute? Ja. Na, das ist eine tolle Sache. Ja. Da habt ihr aber bestimmt ein bisschen Lampenfieber, oder? Ja, auf jeden Fall. Mann. Und wie lange wird das dauern, dieser Teil der Darstellung? 3 Anrufer halt, aber dann halt nicht jetzt so mega lang, weil wir wollen ja auch nicht, dass das irgendwie... Natürlich nicht. Ja, ihr müsst euch vielleicht irgendwas Scharfes ausdenken. Irgendeine skurrile Sexgeschichte, aber da sind ja auch Jüngere bei, ne? Viel Jüngere. Unter den Zuschauern, oder? Was? Sind unter den Zuschauern auch Leute unter 18 Jahren? Ja. Ja, dann müsst ihr natürlich ein bisschen, aber da könnt ihr euch da irgendwas Lustiges ausdenken. Ja, wir wollten auch mal fragen, ob du vielleicht da so ein paar Tipps hast oder so. Wie wir dich am besten darstellen können. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich kann ja schlecht sagen, wie ihr mich am besten darstellen soll. Das kann ich nicht. Ihr seid wahrscheinlich, habt diese Sendung sehr oft gesehen oder gehört? Jeden Tag. Jeden Tag, okay. Dann könnt ihr euch ja so einiges schon abgeguckt haben. Aber macht es einfach so, wie ihr es gut findet und wie ihr euch wohlfühlt. Das muss ja auch nicht so 1:1 stimmen. Hauptsache, es ist für euch passend und es macht Spaß vor allen Dingen. Ja. Aber ihr müsst das so schön bauen. Da muss dann die Sarah auch an so einem Tisch sitzen. Ne? Und wir machen auch dann so einen Pappkarton so als Fernseher quasi. Genau. Und ja, genau. Auch so ein Headset, wie du es hast. Genau. Und da habt ihr vielleicht auch so einen kleinen Hirsch irgendwie. Ja. Ne, das könnte man auch noch irgendwie... Ja. Und wir nehmen auch dann so ein rosa Papier, was du sagst. Ja, genau. Ja, das ist unsere 1Live-Farbe. Das passt immer so schön hier zu allen anderen Farben. Ja, finde ich super. Dann wünsche ich euch sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Eine tolle und große Premiere. Und Grüße an all die anderen von euch, an die Freunde. Alles Liebe, ihr beiden. Danke auch. Sarah und Gina, viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch Anna. Anna ist 21. Hallo Anna. Ja, hallo Domian. Hallo Anna. Über was unterhalten wir beide uns noch? Wir haben nicht mehr so lange Zeit, aber leg mal los. Ja, also ich habe gerade aus Zufall eingeschaltet und dann, als ich dann den Mann im Hintergrund gesehen habe, habe ich mich schon gewundert. Ich kenne die Sendung sonst ohne und dann, als er auch gesagt hat, Michael Jackson ist tot, also ich habe gedacht, ich fliege hier vom Bett runter. Mhm. Du hattest es noch nicht gehört. Noch gar nicht. Ich habe den ganzen Abend eine Doku geguckt und habe gar nicht Neuigkeiten geguckt. Also dich hat es richtig emotional getroffen. Absolut, ja. Mhm. Ich bin also als Kind seit dem 8. Lebensjahr bis Teenager 15, 16, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von ihm. Ja. Ich habe alles von ihm gehabt, habe ich immer noch, das schmeiße ich auch nicht weg. Mhm. Also Videos, DVDs, CDs, alles. Hast Bücher. Bücher auch? Wusstest auch sehr viel so über seine Familie und seinen Hintergrund und seine ganze Biografie Bescheid. Es gab mal eine ganz gute Biografie von ihm. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch von einem Michael Jackson-Anhänger geschrieben, wo dann wirklich fast jeder Tag dokumentiert drin stand. Und ich habe das als 9-Jährige damals so richtig verschlungen, weil ich das einfach nur so unglaublich interessant fand. Und so erstaunlich, denn man fängt bei der Jahreszahl 1958 an und die hört bei 1995 immer noch nicht auf. Ja, jetzt ist das alles vorbei oder was? Ja. Also. Hattest du oder hast du einen besonderen Titel, einen Song, den du ganz besonders gerne magst? Einen ganz besonderen Song, also das ist der Song, mit dem ich Michael Jackson Fan geworden bin. Das ist eigentlich eine ganz kuriose Geschichte. Also ich komme aus einer musikalischen Familie und habe schon immer gerne selbst Musik gemacht, habe auch immer viel getanzt. Und wir saßen im Musikunterricht, das war 1995, 2. Klasse. Und ein Mitschüler hatte sein neuestes Leben mitgebracht, They Don't Care About Us. Das war so ein ganz energiereicher Song, wo man eigentlich gleich mittanzen möchte. Und ich habe mich dann nicht mehr zurückhalten können. Also es ist kein Spaß. Ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre alt. Ich war so hingerissen von diesem Lied.